So, gestern haben wir die Zusammenfassung, UdSO, von was weiter gesagt wird, dargelegt, erklärt. Wir haben gesagt, die Umstände, warum der Buddha lehrt, wie er lehrt, eben die sechs Dhatus, die sechs Elemente, dann die sechs Fassa Ayatanas, wie hat er übersetzt, die die Berührungsgrundlagen, Grundlagen für Kontakt. Wir haben besonders betont, dass Kontakt ist oder Berührung ist die bedeutendste Faktor von unserem Erkenntnis. Wir kennen nur, was wir berühren können. Das ist auch die Grundlage, die Grundverständnis von ganzer buddhistischer Philosophie. Die buddhistische Philosophie, auch die buddhistische Praxis wird sehr einfach, wenn wir das verstehen. Diese Welt ist nur das und diese Welt und dieser Ich, das zur Welt gehört, dass die Welt erfahren wir nur durch sogenannte Ich, was wir als Ich verstehen, ist aber dann, wenn man weiter untersucht, ist dann Zusammensetzung von verschiedenen Elementen. Wir haben schon gesagt, dass in indischen Philosophie besonders, Ich oder Mensch ist Synonyma für Ewigkeit. Diese Körper und Geist, diese Körperlichkeit und Geistlichkeit ist etwas, was man in indischen Philosophie in vielen Büchern gesagt, dass man wie Kleider immer tauscht, wenn die Kleider alt werden, kauft man neue Kleider, so auch ändert man diese Körperlichkeit und Geistlichkeit, solange man in Samsara lebt, in der Welt lebt. Aber dieser Ich, der Mensch, ist ewig, der stirbt nicht. Das ist die Voraussetzung für die ganze, für praktisch alle Schulen der indischen Philosophie, außer Materialisten natürlich, die lassen wir beiseite. Dann der Buddha kommt mit statt Ich, statt Mensch, dann kommt er als höchste Erkenntnis mit Ichlosigkeit oder mit Nichtmensch. Der Buddha ist nichts anderes als Nichtmensch. Nichtmensch ist dann sozusagen wahre Mensch, wahre Erkenntnis. Ichlosigkeit. Und um diese Idee von, wie wir gesagt haben, um diese Idee von Ich nach der buddhistischen Lehre, es wird in, zum Beispiel in Samyutta Nikaya direkt gesagt, diese Idee von Ich, von Mensch als etwas Existierendes, kommt von nichts anderes als Anhaftung, Tanha. Und diese Tanha ist dann, wie wir gestern gesagt haben, die Ursache von Nichtwissen. Wegen Tanha gibt es Nichtwissen und wegen Nichtwissen dann gibt es diese Vorstellung, falsche Vorstellung von ewigen Ich oder ewigen Mensch, ewigen Prinzip. Dass man als Ich oder Mensch oder Kern des Wesens bezeichnen kann. Dieser Kern des Wesens, das Gegenteil von einem Kern von Wesen, ist dann die Idee von Elementen. Wie immer man diese Elementen, wie wir wissen in der buddhistischen Philosophie, auch in buddhistischer Meditation, dieser Ausdruck Element hat sehr, sehr breite Bedeutung. Man spricht sogar von Element von Nirvana. Man kann das als Phänomen bezeichnen. Also statt Ich gibt es Phänomene. Und je nach dem Bedürfnis, dann Buddha benutzt verschiedene Phänomene, um diese Idee von Ich zu brechen. Und hier haben wir sechs Elemente, sechs Phänomene, die dann dazu führen, dass diese Idee von ewigen, von Ich, das wird benutzt zu brechen. Diese sechs Phänomene sind da, um diese Idee von Ich zu brechen. Also, wenn wir buddhistische Philosophie verstehen, dann was statt Ich, was es wirklich gibt, ist dann Körperlichkeit und die Erfahrung in der Welt geschieht nur im Rahmen von Nama und Rupa, Körperlichkeit und Geistlichkeit, nichts anderes. Wenn man versteht, das einzige Weg, um Welt zu erfahren, ist die Welt zu berühren durch die sechs Sinne. Ohne sechs Sinnen, wir können nicht Welt berühren. Also diese sechs Sinnen, was wir durch die sechs Sinnen dann berühren, ist nichts anderes als diese sechs, die Körperlichkeit und Geistlichkeit. Und wenn wir das weiterentwickeln, diese Erfahrung von Körperlichkeit und Geistlichkeit, was das Einzige ist, was wir berühren können in der Welt, ist dann, sind dann die fünf Aggregate der Existenz, die zwölf Grundlagen von Erkenntnis oder 18 Elementen von Erkenntnis. Und hier haben wir sechs Elemente. Diese sechs Elemente dann stellen dar alles, was wir in der Welt erfahren können. Also die stehen für Körperlichkeit und Geistlichkeit. Körperlichkeit und Geistlichkeit, wie wir gesagt haben, also in Samatha, damit wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit von bedingten Entstehung von allen Phänomenen, die wir erfahren können. Und diese Erfahrung, diese Erkenntnis ist der einzige Weg im Buddhismus zur Befreiung. Kein anderer Weg gibt es, außer damit man Wahre erlebt und damit man Ewige erlebt. Der einzige Weg ist durch Erfahrung von wahren Erkenntnis von was wir in der Welt erfahren können. Und was wir in der Welt erfahren können, ist nur das, was wir berühren können. Anderes können wir nicht erfahren. Und wenn wir also diese Ich oder oder Du oder Mensch oder Mann oder Frau oder was immer, wenn wir das suchen, was wir wirklich dann berühren können, sind nur diese sechs Elemente, die zusammenfassen unsere Erfahrungen in der Welt. Und die zusammenfassen dann Körperlichkeit und Geistlichkeit. Damit wir das Wahre, das heißt ichlose Natur der Welt und alle Phänomene erfahren, was zu Befreiung führt. Die Voraussetzung ist dann, dass wir diese Weisheit, wie wir gesagt haben, von Samatha, von Beruhigung und von Klarblicks uns einigen. Für die, damit man sich die Weisheit von Beruhigung einigt, aneignet. Gibt es viele, viele verschiedene Kamathanas, Meditationsobjekte, die man anwenden kann. In der Theravada-Tradition spricht man von 40, dann in das heißt nicht, dass man nur 40 Objekte zur Beruhigung hat. Es werden in Abhidhamma auch andere Objekte außer 40 genannt. Aber dann in Mahayana und in nördlichen Tradition spricht man dann von zahllosen Objekten der Beruhigung. Die sind auf jeden Fall gibt es viele. Aber Objekt von Klarblicksmeditation, Objekte von Klarblicksmeditation kann man zusammenfassen, die gibt es nur zwei. Nur Rupa Kamathana und Nama Kamathana. Rupa Meditationsobjekt und Nama Meditationsobjekt. Geistlichkeit, also Körperlichkeit und Geistlichkeit. Andere Objekte für Klarblicksmeditation gibt es nicht. weil andere Objekte gibt es auch nicht in der Welt. Damit wir Wahrheit verstehen, müssen wir eben das verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, können wir nicht die Wahrheit erfahren. Und dann hier, was jetzt kommt, ist nichts anderes, wie ich gesagt habe, der Buddha, da er sieht, dass der Mensch, den belehrt, ist fähig, das Höchste zu verstehen, dann auch fängt er an, mit Höchste Lehre. Und diese Vipassana geht, was hier gelehrt wird, ist dann sozusagen ist Kern von Vipassana. Ist sehr, sehr kurz, fasst der Buddha sehr, sehr kurz, die ganze Erkenntnis von Vipassana wird sehr, sehr kurz gefasst hier in unserem Sutta. Und wie ich gesagt habe, Vipassana dann geschieht in mit zwei Meditationsobjekten, die Körperlichkeit und Geistlichkeit. Nur wenn wir diese Objekte verstehen, können wir dann die Wahrheit verstehen. Und diese Objekte jetzt kommen als sechs Elemente. Sechs Elemente ist nichts anderes als Körperlichkeit und Geistlichkeit. Und da der Meditierende sehr, sehr fortgeschritten ist, wie wir sehen werden, er arbeitet schon mit sehr feinen Geistlichkeit, der Buddha fängt an, gleich mit dieser Geistlichkeit. Dann in Buddhismus, Vipassana wird gelehrt, meistens, wenn der Buddha lehrt Vipassana wird gelehrt auf zwei Ebenen. Das sind die zwei Hauptthemen in Vipassana, die sich wiederholen in vielen verschiedenen Schriften, ist das Thema von entweder Vergänglichkeit von fünf Aggregaten der Existenz. Also wie wird das gelehrt? Es gibt Fakultät, es gibt Objekte, Objekt der Fakultät, es gibt Auge, es gibt Farbe und es gibt Farbe, Bewusstsein. Wenn die drei zusammenkommen, das ist die Bedingung für Berührung. Wenn Berührung da ist, das ist Anfang der Welt. Dann kommen die fünf Aggregate von Existenz kommen zustande durch Berührung. Und da Berührung ist in ewigen Wechsel, die fünf Aggregate sind auch in ewigen Wechsel. Das ist dann die die Welt, in Adita Sutta, der Buddha sagt, die Welt brennt, weil diese Berührung immer brennt. Und die fünf Aggregate, die durch Berührung zustande kommen, brennen auch. Und in diese Brennen, in diese Vergänglichkeit findet man keine Ruhe, Unmöglichkeit der Ruhe in dem, was immer brennt, durch Vergänglichkeit. Vergänglichkeit ist schon eingeschlossen im Kontakt. Zweite Methode zu Vipassana, was wir jetzt hier haben, ist dann, gibt es Fakultät, sei es Auge oder Ohr oder Nase oder Zunge oder Körper oder Geist. Es gibt Objekt. Dann entsprechend gibt es sechs Sorten von Bewusstsein. Wenn diese sechs Sorten von Bewusstsein da sind, gibt es sechs Sorten von Kontakt. Wenn diese sechs Sorten von Kontakt da sind, gibt es dann 18 Sorten von Gefühl. Und diese 18 Sorten von Gefühl sind in ewigen Wechsel, weil, wie wir gesagt haben, Gefühl ist nichts anderes als Empfang. Was wir tasten, was wir berühren durch sechs Sinnen, das empfangen wir. Und was empfangen wir, darüber denken wir nach. Und was empfangen wir, bedeutendeste Faktor in Empfang ist angenehme Empfang, unangenehme Empfang und neutrale Empfang. Die drei. Andere Empfang gibt es nicht. Nur diese drei. Und der Geist was ist dann der Geist? Der Geist ist das, was unterscheidet diesen Empfang. Es wird in den Schriften, so zum Beispiel Mahavedala Sutta und so weiter, es wird eindeutig gesagt, der Geist ist das, was unterscheidet zwischen angenehmen, unangenehmen und neutralen Empfang. Das ist der Geist. Nichts anderes. Und wir und der Geist bewegt sich mit dem Empfang. Wenn der Empfang ändert sich, der Geist ändert sich auch. Also er bleibt nie so lange sich Kontakt ändert. Es kann nie zu Stille, wahre Stille kommen. Und der Kontakt wird sich immer ändern. Egal, ob nach kurzer Zeit oder nach langer Zeit, immer ändert sich der Kontakt. Deswegen, wenn man sich mit angenehmen Gefühl identifiziert, wird man sehr bedrückt, wenn unangenehmes Gefühl kommt. Unangenehmes Gefühl ist von Natur unangenehm. Deswegen kann man nicht an unangenehmes Gefühl sich sehnen. Und neutrale Gefühl der ist auch zusammengesetzt, wird sich auch ändern, wenn Kontakt angenehm wird oder unangenehm wird, dann ist vorbei mit unangenehmen, mit entweder nicht mit neutralem Gefühl. Also im der Geist unterscheidet das, was empfangen wird, und was empfangen wird, sich immer ändert. Dann der Geist, dieser weltliche Geist, kann nie Vollkommenheit bringen. Es ist unmöglich, weil es unbeständig ist. Und diese Lehre dann finden wir hier sehr, sehr schön geschildert, in sehr, sehr schönen Worten und mit sehr tiefen Bedeutung. Und sehr, sehr kurz gefasst. Und durch diese Lehre, durch diese Verständnis, dann Schritt nach Schritt, je nach der Fähigkeit von Pakusati zu empfangen, der Buddha führt ihn zu höchstem Verständnis von Natur der Befreiung, durch Verständnis von sechs Elementen, sechs Berührungsgrundlagen und 18 geistigen Untersuchungen. Und wie er das macht, jetzt erfahren wir zusammen. Wir sind, wo sind wir gestern? Da dachte der Erhabene, haben wir schon gelesen. Bei 11 müssen wir. Wir bekommen 11. Also Bhikkhu, dieser Mensch hat vier Grundlagen, so wurde gesagt. Die vier Grundlagen ist, wir haben gesagt, wörtlich ist Entschlossenheiten. Und in Bezug worauf wurde dies gesagt? Da gibt es die Grundlage der Weisheit, die Grundlage der Wahrheit, die Grundlage des Verzichts und die Grundlage des Friedens. Das haben wir schon gesagt und gelernt, was diese Grundlagen sind. Und wir werden die im Folgenden, nachher, wir werden sehen, die Erklärung, was es hier bedeutet. Nichts anderes als die Erfahrung von den Höchsten durch diese Grundlagen, durch diese Entschlüsse. Es geschah es in Bezug auf dieses, dass gesagt wurde, Bhikkhu, dieser Mensch hat vier Grundlagen. Wichtig ist, dass hier wieder der Buddha spricht von Mensch. Wir haben gesagt, dass er bricht Mensch, aber jetzt spricht er wieder von Mensch. Der wahre Mensch, erst muss sich der Mensch brechen, damit er sich wieder zusammenfindet als wahre Mensch. Wenn man sich nicht bricht, wird man sich nicht als wahre Mensch finden können. Wahre Mensch ist etwas, was ist nichts anderes als jemand, der Ichlosigkeit verstanden hat. Das ist der wahre Mensch. Also der Buddha dreht alles auf Kopf. Man sollte Weisheit nicht vernachlässigen. Man sollte die Wahrheit aufrecht erhalten, man sollte Verzicht pflegen und man sollte für den Frieden üben. So wurde gesagt. Und in Bezug worauf wurde dies gesagt? Wie, Bhikkhu, vernachlässigt man Weisheit nicht? Es gibt diese sechs Elemente. Das Element Elemente, das Erdeelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement, das Raumelement und das Bewusstseinselement. So, wenn man, was heißt Weisheit? Weisheit ist nichts anderes, als die wir gesagt haben, als Samatha und Vipassana-Weisheit, die zu unmittelbaren Erfahrung von Ichlosigkeit führt. Und diese unmittelbare Erfahrung von Ichlosigkeit kommt hier, wird hier dargelegt als Erfahrung von den sechs Elementen. Also wenn man die sechs Elemente gesehen hat, dann hat man sich gebrochen und dann kann man wieder als wahre Mensch wieder geboren werden. Das ist sehr tiefe Lehre, weil der Buddha lehrt es den Pakusati, weil er schon reif ist. Er kann das begreifen. Er hat alles verlassen, um wahre Selbst zu suchen. Und um wahre Selbst zu finden, muss man die Vorstellung von einem Mensch, von einem Ich, von einem existierenden Ich brechen. Dann kann man diese Wahrheit finden. Und jetzt kommt dann Rupa Kamatana. Rupa Kamatana wird erklärt hier durch fünf Elemente. Erde, Wasser, Feuer, Wind und Agasa, Äther oder Raum. Die vier Grundelemente, die sind Objekt von Tasten. Alles, was wir durch Körpertasten kennen, sind nur die vier Elemente. Und was wir durch die anderen vier Sinnen tasten und sogar durch Geist, wenn wir Vorstellungen sehen, die auf konkrete Erfahrung von den Sinnen basiert sind. Das, was wir dann mit anderen Sinnen erfahren, ist Upadana-Rupa, die derivierte Rupa. Und hier in unserem Fall, dieser Raum steht, so der Kommentar steht, für derivierte, für Körperlichkeit, das von den vier Elementen deriviert ist. Farbe, die Tone, die Geräusche, die Geschmack und die Geruch und auch die Ideen, die entstehen durch konkrete Erfahrungen, durch die fünf Sinnen, sind dann Erfahrung von derivierter Körperlichkeit. Und die kann man nur erfahren, indem Raum existiert. Raum ist die Begrenzung. Man kann nur Farbe sehen, indem die Farbe begrenzt ist. Man kann nur Geräusche hören, indem Geräusche Begrenzung haben. Und so weiter. Und dann die Namakamatana, dann ist dieses Geistelement. Und da der Pakusati schon sehr fortgeschritten in der Meditation ist, dieses Geistelement ist dann der Geist in vierten Jhana und die Geistfaktoren, die damit verbunden sind. Also alles fängt an mit Erde-Element. Es geht, der Buddha lehrt, immer fängt an von groben bis zu feineren. In Rupa, in Körperlichkeit, grobste, das Grobe ist nichts anderes als Erdeelement. Das ist das Grobste, das wir in Körper und außerhalb der Körper erfahren. Und alle andere Erfahrungen von Körperlichkeit sind auf dieser Erfahrung basiert. Wir können feine sehen, nur indem wir grobe, wir können feine tasten, nur indem wir grobe kennen. Wir können feine tasten, nur indem wir raue kennen. Also diese Erde-Element erscheint als die, wie wir das hier erklärt, erst lesen wir, dann erkläre ich. Bhikkhu, was ist das Erde-Element? Das Erde-Element kann entweder innerlich innerlich heißt in eigenem Körper, eigene Körperlichkeit, Kontinuität. Oder äußerlich. Äußerlich heißt außerhalb eigenen Körper. Was ist das innere Erde-Element? Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen ich lese das lieber auf Pali, damit ich sie. Jatimadi, yang ajatam pachatam kakhalatam karigatam upadinam. Was immer am Inneren zu einem selbst gehörenden Dingen fest befestigt. Fest befestigt, das ist ein bisschen komisch. Verbefestigt. Bitte? Verfestigt, das ist was anderes als verfestigt. Fest, verfestigt. Das ist fest geworden. Ne? Kakalam, Kakalam ist nichts anderes als hart. Oder Tada, stiff, wie sagt man? Starr. Steif. Das ist, und diese Kakalata heißt rau. Die normalerweise, wenn man in der Theravada-Tradition, wenn man Elemente der Existenz, die Dhammas, die wahre Objekte der Erfahrung untersucht, untersucht man sie durch vier Faktoren der Erkenntnis. Erste ist Lakana. Lakana heißt Eigenschaft. Also Eigenschaft der Erde ist dann Eigenschaft der Erde ist dann Kakalata, was man als Härte, Härte bezeichnen kann, Härte übersetzen kann. Dann zweiter Faktor, durch den wir Element der Existenz erkennen, ist durch Rasa, erst Lakana. In der buddhistischen Philosophie, wenn Sie nachforschen, gibt es vier Sorten von Pattavi. Die Literatur spricht von vier Sorten von Pattavi. Erst ist Lakana Pattavi, Lakana Erde, Eigenschaft Erde. Das ist dann die Härte. Wahre Erfahrung der Erde nach Eigenschaft nach ist die Härte. Der weise Mann gleich weiß, wenn es Härte gibt, gibt es Weiche. Wenn wir Weiche erfahren, erfahren wir auch die Härte, weil Weiche gibt es, wir können nur Weiche erfahren, indem wir Härte kennen. Wir können nur Härte erfahren, indem wir Weichheit kennen. Dann, das ist wahre, die wahre Erde, ist die Erde, die man als Eigenschaft erfährt. Dann gibt es, wir haben gesagt, vier Sorten. Dann gibt es Erde als Lakana, dann gibt es, wenn Sie meditieren, über Erde Kasina, Erde, dann, wenn Sie gute Konzentration haben und bestimmte Sorte von Erde benutzen, wenn Sie die Augen schließen, dann erscheint das sublimierte Bild von Erde. Licht, Ziegelfarbe, das ist dann Aramana oder Nimitta Erde, die dann in Meditation erscheint. Dann gibt es Sasambara Erde. Sasambara Erde heißt Erde, die man, wenn Sie vier Elemente Meditation üben und über die Elemente meditieren und durch konsequente Meditation, das werde ich jetzt dann in Süddeutschland lehren, durch konsequente Meditation über die Eigenschaften von vier Elementen eine Konzentration gewinnen, dann der Körper und Körperlichkeit im Allgemeinen wird, splittert sich in Atomen, Atomen von diese Atomen sind Einheiten von Wahrnehmung. Wahrnehmung von Körperlichkeit kommt in tiefere Konzentration aus Wahrnehmung von Atomen der Körperlichkeit. Diese Atomen sind dann Kalapas genannt. Und jede Kalapa, jede Einheit von Wahrnehmung, von Körperlichkeit oder jede Atom, Körperlichkeit, Atom, besitzt mindestens 8 Teile. Unter anderem die 4 Hauptelemente, die 4 Grundelemente, dann Farbe auch, dann Geschmack, Geruch und Oja. Oja heißt dann die Energie, Nahrungsenergie. Also diese 8, mindestens 8 Bestandteile gibt es in jedem Atom. Und die Erde, die in Atom dann entsteht, in Meditation über die 4 Elemente, die heißt Sasambara Patavi. Die Erde, die zusammen mit anderen Komponenten erscheint. Und dann, was wir normal, wenn wir draußen gehen, wenn die Erde, das wir sehen draußen, das ist dann konventionelle Erde. Die Erde, die die Arbeiter auf den Rücken tragen oder die wir im Garten bearbeiten, das ist nur konventionelle Erde. Die existiert in Konvention, aber nicht in wahrem Sinne. Durch in, wenn wir diese Erde, das wir draußen sehen, wirklich berühren, dann ist es nur Härte. Wenn wir sehen, dann ist es nur Farbe. Die Erde ist nur ein Name, konventioneller Name, die wir benutzen für das, was wir Erde bezeichnen. Aber es gibt, wenn wir mit den Sinnen tasten, es gibt nichts, nichts, was man als Erde kennt. Man kennt Härte, man kennt Farbe, man kennt Weichheit, man kennt Geruch. Geschmack oder Energie, Energiebestandteil. Aber es gibt keine Erde da. Es ist nur Konvention. Also diese vier Sorten von Erde haben wir. Und was hier gemeint ist, was wahre Erde ist, ist dann Erde als Erfahrung von Härte oder Rauheit. Die Erfahrung von Härte ist genannt Eigenschaft der Erde und Rauheit, was er als verfestigt übersetzt hat. Rauheit ist dann Akara, ist dann die Gestalt der Erde, die man durch Weisheit, durch den man Erde, also durch in eigene Bewusstsein, durch Weisheit etabliert. Und wir haben schon gesagt, dass in der Theravada-Tradition alle Elemente der Existenz, alle Phänomene, wahre Phänomene der Erfahrung, werden, indem wir sie verstehen, als bedingt die Phänomene der Erfahrung, die durch bedingte Entstehung entstehen, werden sie durch vier Faktoren untersucht. Erst also jeder wahre Objekt der Erfahrung, jedes wahre Phänomen der Erfahrung hat Eigenschaft, wahre Eigenschaft. Diese wahre Eigenschaft, obwohl dieses Element von Erkenntnis, dieses Phänomen von Erkenntnis sich immer ändert, entsteht und vergeht, diese Eigenschaft aber bleibt. Deswegen, die wahre Erkenntnis von Erde ist durch Eigenschaft, weil diese Eigenschaft da bleibt. Dann nächste Aspekt von Erfahrung von Erde ist durch Rasa. Rasa wird normalerweise übersetzt als Funktion. Durch diese Funktion auch wir Funktion hat Rasa die Bedeutung. Die Hauptbedeutung von Rasa, die Grundbedeutung von Rasa, ist Geschmack. Diejenigen, die sich mit indischen Kultur beschäftigen, vielleicht wissen sie, indische Musik, indische, auch in Medizin, Rasa, Geschmack ist der Hauptfaktor der Erfahrung. Das ist, Rasa bedeutet Geschmack und es bedeutet auch Gefühl. Also wir erfahren dann Erde durch Gefühl, diese Funktion der Erde ist dann Rauheit. Und wir erfahren das durch Gefühl von Rauheit. In der Abhidharma-Tradition kommt noch dazu, wir erfahren Erde durch drei Faktoren, außer Härte, Rauheit, kommt noch dazu Schwere. Derjenige, der intelligent ist, gleich weiß gleich, dass wo es Härte gibt, muss es fein. Wir kennen Härte, weil wir Feinheit kennen. Wir kennen Rauheit, weil wir weil wir Feinheit kennen, wir kennen Härte, weil wir, was ist Gegenteil von Rauheit? Glatt. Glatt. Wir kennen Rauheit, weil wir Glätte kennen. Und wir kennen Schwere, weil wir die Leichtigkeit kennen. Hm? Deswegen 3 werden zu 6. Ist immer relativ. Ich kann für mich jetzt, ich nehme dieses Glas Wasser. Dieses Glas Wasser erscheint als hart, weil meine Hand ist verhältnismäßig weich. Hm? Verglichen mit Glas ist meine Hand ein weiches Gefühl. Deswegen ist Glas ein härtes Gefühl der Härte. Hm? Meine Hand ist ziemlich rau. Deswegen ich erfahre diese Erde, dieses Glas, hm? Erde als glatt. Hm? Und meine Hand ist verglichen mit Glas ziemlich leicht. Deswegen erfahre ich das als schwer. Hm? Ist immer relativ. Deswegen die 3 Eigenschaften von Erde werden dann 6 Eigenschaften. Aber unterscheiden der Erfahrung von Erde, wir haben durch die Eigenschaft von Härte und Eigenschaft von Rauheit. Und Eigenschaft von Rauheit ist dann die Gestalt von Erde. Und die Funktion von Erde ist, dass die Erde uns etabliert in Erfahrung von Elementen, Erfahrung von Körperlichkeit. Nur wenn wir diese Grundlage von Erfahrung von Erde haben, auf diese Grundlage haben wir dann Erfahrung von anderen Elementen. Wenn diese Grundlage nicht da ist, dann die anderen Elemente nicht vorhanden sind. Das Wasser braucht Erde, damit es fließt. Feuer auch kann nur zum Ausdruck kommen, wenn etwas eine Grundlage da ist. Und genauso mit Wind, also Bewegung. Die Grundlage von unserer Erfahrung von Körper ist dann Erfahrung von Erde. Auf diese Grundlage dann erfahren wir Zusammenhängen, die Wärme oder Kälte oder Bewegung. Hm? Wenn die Erde nicht da ist, dann diese auch nicht zur Erscheinung kommen können. Deswegen ist es die Grundlage. Das ist die Geschmack von Erde. Das ist Gefühl von Erde als Grundlage von unserer Erfahrung von Körperlichkeit. Dann dritter Faktor von unserer Erfahrung von den Elementen ist sogenannte Pachupatana. Pachupatana heißt Manifestation. Wie sagt man? Manifestation. Manifestation. Die Erde, wie wird die Erfahrung der Erde manifestiert? Indem etwas empfangen wird. Also empfangen ist die Manifestation der Erde. Indem man etwas empfängt, empfängt man es, indem Erde da ist. Und da alle diese Sachen, alle Elemente der Erfahrung, alle Phänomene der Erfahrung sind entstehen durch bedingte Entstehung. Dann gibt es noch vierte Faktor von Erkenntnis, das ist dann Padatana. Padatana heißt der Hauptfaktor. Dass die Erfahrung von diesem Phänomen von Erkenntnis möglich macht. Hauptursache von unserer Erfahrung von diesem Element, Phänomen von Erkenntnis. Und die Hauptgrund dafür, dass wir Erde erfahren können, ist dann Existenz von den drei anderen Elementen. Wenn die nicht da sind, dann wir können nicht Erde erfahren. Die Erfahrung von den Elementen ist immer Erfahrung von den vier Elementen zusammen. Die können nicht getrennt sein. Die entstehen und vergehen zusammen. Wenn wir von diese Gefühl ist Gefühl der Erde sprechen, ist es immer im Zusammenhang zu anderen Elementen, weil diese Erde-Element, diese Härte, ist in diesem Element, in dieser Erfahrung prädominant. Und wenn wir unsere Körper untersuchen, wo ist die Härte prädominant? Eben da, wo es geschrieben wird, 20 Körperteile, wo die Härte prädominant wird. Das ist dann angefangen mit Kopfhaar, Körperhaar, Nägel. In den Theravada-Ländern, unser Freund Thomas hat schon gute Erfahrung. Der war Noviz oder Mönch, warst du auch? Wenn man Noviz wird, muss man rezitieren. Kesalomana Kadan Tatacho, Mamsanaharu Ati Ati Minjam, muss man auswendig lernen. Dann betet man um die Babaja. Das heißt, ich habe verstanden, was dieser Körper ist. Deswegen, ich will in Hauslosigkeit ziehen. Kesalomanaka Tachadantanaharu. Nichts, was an was man anhaften kann. Und das ist die Erfahrung von dieser, ist die Erfahrung von der Welt. Also, wir haben diese 19 mit Gott bis Gott. Gott ist Ende hier, aber normalerweise haben wir 10 noch. Matalunga kommt dazu. Nach Gott kommt Gehirn. Was? Also diese 19 oder was sonst noch an inneren zu einem selbst gehörenden Dingen, umsonst ist dann wahrscheinlich Gehirn hier gemeint. Hm? Fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist, dies nennt man das innere Erde-Element. Hm? Also diese 19 plus Gehirn oder was man sich in der chinesischen Tradition gibt es mehr, in der Theravada-Tradition gibt es 20, hier nur 19. Man kann sich auch noch, das ist keine anatomische, medizinische Analyse, es ist nur für den Zweck von Verständnis, dass dieser Körper ist gar nichts, an was man anhaften kann. Es handelt sich nicht um medizinische Kenntnisse, man soll es nicht verwechseln. Es ist nur für den Zweck zu zeigen, dass in diesem Körper gibt es nichts, an was man anhaften kann. Also sowohl das innere Erde-Element, innere Erde-Element erfahren wir als diese 19 oder 20 oder wie viel man immer haben möchte, Körperteile, die, wo diese Härte oder Rauheit oder Feinheit oder Schwere, Gefühl klar zu sehen ist. Wie ich gesagt habe, die wahre Erde ist Eigenschaft. Das ist, was wir eigentlich tasten. Wir tasten nicht Erde, sondern wir tasten Eigenschaft der Erde. Härte, Weichheit, Rauheit und so weiter. Dass es Erde heißt, das haben wir als Name gefunden. Aber was unmittelbare Erfahrung ist, keine Erde. Das ist nur Rauheit, Härte, Schwere und so weiter. Und das Gegenteil. Also sowohl das innere Erde-Element als auch das äußere Erde-Element sind einfach nur Erde-Element. Es ist nichts anderes als Erde-Element. Es ist nicht angenehm oder es ist nicht unangenehm oder es ist nicht scheußlich oder es ist nicht schön. Es ist einfach Erde-Element. Was dazu noch kommt, das haben wir dann durch unsere, das ist nicht unsere unmittelbare Erfahrung, das ist dann die Ideen, die wir zugefügt haben, die aber nicht unmittelbare Erfahrung darstellen. Und was wahr ist, kann nur durch unmittelbare Erfahrung dargestellt werden. Ja? Sind diese Ideen Sankhara? Sind das Sankara-Ideen? Erst kommt Sankara, alles ist Sankara, Erde ist auch Sankara. Mhm. Das kann man nicht sagen, Sankara. Die Ideen, dass sie erst kommt, die Berührung der Härte, das ist wahr. Oder Berührung der Rauheit, Berührung der Schwere oder Leichtigkeit, das ist wahr. Dann durch diese Berührung, wie wir gesagt haben, kommt ein Gefühl, angenehmes Gefühl oder unangenehmes Gefühl oder neutrales Gefühl. Dann, wenn Gefühl da ist, dann kommt die Wahrnehmung. Es ist, es kommt gleichzeitig, aber vorwiegende Faktor Empfang ist Gefühl. Dann Wahrnehmung wird durch Gefühl gesteuert auch. Und Wahrnehmung ist dann, das ist groß oder das ist klein oder das ist rund oder das ist gelb. Und dann kommen die Ideen. Mir gefällt nicht gelb, mir gefällt rot. Rot ist verbunden mit diesem Gefühl, gelb mit anderem Gefühl. Und dann, ich möchte nicht diese Rot haben, ich möchte lieber, dann kommt endliche Kette, unendliche Kette von Gedanken. Aber die Grundlage, diese Gedanken kommen dann nicht von unmittelbaren Erfahrungen, die kommen von unserem eigenen Geist. Die unmittelbare Erfahrung ist neutral. Erde ist neutral. Deswegen Erde ist nur Erde und die Erde weiß nicht, ob es ob es schön ist oder ob es scheußlich ist oder ob es zu bewundern ist, ob es Objekt für Anhaften ist oder die Erde weiß es nicht. Das ist alles von unserem eigenen Geist gemacht. Also die Erde ist dann die unmittelbare Erfahrung, Phänomenon, unmittelbare Phänomen der Erfahrung. Es ist dann Element. Und da es neutral ist, dann kann es alles empfangen. Alles egal für die Erde, Kot wie Rose ist egal. Einfach nur Erdeelement, das ist dann gemeint. Diese Erfahrung ist neutral. Was danach kommt, ist dann unser Geist. Entscheidung, die verschiedene Schätzungen von unserem Geist und jeder je nach verschiedenen Zustand von Wesen, je nach verschiedenen Karma, jeder macht andere Schätzungen. Was schön für einen ist, ist hässlich für den anderen. Aber Element, Erde ist einfach Erde-Element, er ist neutral, er ist nicht schön, er ist nicht scheußlich. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Also erst kommt innere Erde, dann kommt äußere Erde. Innere Erde ist, wir was wir anhaften, ist dann unser eigener Körper. Viel mehr. Deswegen die detaillierte Analyse ist von Erde, die sich in uns selbst befindet. Damit man diese Anhaftung an Erde bricht. Also die Erde ist hier so erklärt, weil diese Sachen in unserem Körper sind dann Objekte der Anhaftung. Aber in der Tat, sie sind die wahre Erfahrung von diesen Objekten ist nur Erfahrung der Erde. Diese Anhaftung kommt danach durch unsere Geistunterscheidungen. Dies Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen wird. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Jetzt kommt es. Dies ist nicht mein. Dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Das sind dies ist nicht mein, das ist dann hier ist Manjana. Wir haben von Manjana gesprochen. Wer übersetzt Manjana als Vorstellung. Aber wir haben gesagt, es ist nicht Vorstellung in dem Sinne, dass es ist Vorstellung ist sehr neutral, es ist eine Einbildung. Einbildung von einem existierenden Mensch oder Selbst oder Existenz, das sich nicht ändert. Das ist dann Manjana. Und diese Manjana ist nichts anderes, ist nur bedingt durch Beschmutzungen des Geistes. Wenn es keine Beschmutzungen des Geistes gibt, gibt es keine solche Einbildung. Also, das ist nicht mein. Mein, diese Vorstellung von mein, woher kommt Vorstellung von mein? Kommt von Tanha, von Durst, von Begierde. dann dies bin ich nicht. Hm? Die Vorstellung von ich bin ist nichts anderes als Vorstellung von einem existierenden Selbst in diesem vergänglichen Körper, das nur durch vergängliche Körperlichkeit und Geistlichkeit zusammengesetzt ist. Das ist dann nichts anderes als die Ansicht. Und dies ist nicht mein Selbst. Selbst, Idee von Selbst ist nichts anderes als Mana, als Asmimana. Asmimana, die Idee, diese falsche Idee, dass es ein Ich existiert. Diese drei, dann Mana, was man für Mangel an besserer Übersetzung kann man das als Stolz übersetzen, aber es handelt sich nicht nur um Stolz, es handelt sich um eine Idee, dass ich bin etwas besser oder gleich oder was immer. Hm? Dann diese drei an Durst, also Anhaftung, wegen dieser drei, also Durst und Anhaftung, Ansicht und Mana, also Stolz, dann hängt man an Erde. Und in Samyutta Nikaya wird nicht nur in Samyutta Nikaya, auch in Mula Pariyaya Sutta wird gesagt, wer sich erfreut von Erde, der erfreut sich von Dukkha, von Yo Patavim Abhinandati, so Dukkham Abhinandati. Wer sich erfreut von Erde, der sich erfreut von Leiden. Weil Erde, diese, was wir als Erde in eigenem Körper erfahren, diese Haare und andere, das ist nichts anderes als Leiden. Nicht Leiden in dem Sinne, dass es weh tut, nicht, aber Leiden in dem Sinne, dass es vergänglich ist. Es bleibt nicht lange. Und was nicht lange bleibt, kann uns nicht Zufriedenheit bringen. Das ist dann Leiden, in diesem Sinne. Also, diese Objekte sind nicht etwas, an was man anhaften sollte. Wenn man an sie anhaftet, wenn man an diese Erde anhaftet, in eigenem Körper anhaftet, dann, wenn man sich von dieser, dann freut man sich darüber, dann freut man sich über Leiden. Also der Grund dafür, dass wir diese Erde als Ich verstehen, ist nichts anderes als die drei Beschmutzungen des Geistes. Das heißt, Anhaftung, Absicht, falsche Absicht und Stolz oder falsche Vorstellung von existierendem Ich. Dass man mit etwas vergleichen kann. Wenn man es mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend so sieht, wird man gegenüber dem Erdeelement ernüchtert. Ernüchtert, Nipidati. Es muss so sein oder nicht. Nibindati. Nibindati ernichtert. Nibindati kann man ernichtert übersetzen, das ist in Ordnung, aber es hat viel breitere Bedeutung als nur man wird es auch bedeutet, im gewissen Sinne entsetzt. Kann man so sagen, Thomas? Was ist besser für ernichtert oder entsetzt? Beide sind okay. Ich mag entzaubert. Entzaubert. Entzaubert, sehr schön. Entzaubert oder entzaubert. Entzaubert ist okay. Man wird entzaubert ist beste Übersetzung. Thomas. Ja, das ist auch gut. Entzaubert ist, gefällt mir vielleicht am besten. Aber mit dem Verständnis, dass Nibidaha, Nirveda heißt auch entsetzen. In dem Sinne. Und mit dem, was man entsetzt wird, das wird man dann, erst muss man mit Erde entsetzt werden, dann kann man Erde loslassen. Und wenn man Erde loslässt, was folgt? Man wird von Erde befreit. Das ist der Prozess von Vipassana. Erst enttäuscht werden, entsetzt werden, ernichtert werden, desillusioniert werden. Alle diese Bedeutungen sind da. Entzaubert werden, dann loslassen, dann befreit werden. Also drei Stufen von Vipassana. Manchmal inzwischen kommt er dann auch bringt, wenn er enttäuscht ist, wenn er loslässt, dann bringt er zu Nirodha, bringt er zu Vergehen und dann befreit. Und jetzt kommt Wasserelement. Wenn wir so langsam machen, dann ich befürchte. werden wir, müssen wir, wie viel haben wir noch? Drei Abend. Dann werde ich morgen, übermorgen noch etwas ausführlicher reden, dann letzter Tag werde ich das alles zusammenfassen. Wenn wir Erde-Element verstanden haben, ich habe viel, viel nicht erzählt über Erde-Element, ich werde dann das detailliert behandeln in Metta-Vihara. Darüber kann man viel, viel sagen. Dann, was wichtig ist, das sagen wir morgen. Erde, jetzt ist schon die Zeit vorbei. Morgen werden wir über diese, den Rest, bleibt noch 6 Elemente, werden wir besprechen. Und dann kommen wir zu Berührung und zur Analyse von Gefühl und wir werden dann immer klärer und klärer sein darüber, was ich jetzt heute gesprochen habe.